Father, bless these words, I pray. Vater, ich bete, dass du diese Worte segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oswald Smith said in his book, Oswald Schmidt sagt in seinem Buch, the endowment of the Holy Spirit, the filling of the Holy Spirit. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. He said that the greatest commandment in the Bible, the most important one, das größte Gebot in der Bibel, das wichtigste ist, to be filled with the Holy Spirit. Dass du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist. And we find that verse in Ephesians chapter 5 verse 18. Und wir finden diesen Vers in Epheser 5 Vers 18. It says, don't be drunk with wine. Es zeigt dir, sei nicht betrunken mit Wein. But be filled with the Holy Spirit. Aber sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Because only through the Holy Spirit can we fulfill the purpose of God. Denn nur durch den Heiligen Geist können wir den Zweck Gottes in unserem Leben erfüllen. All that God has intended for us to do. Und alles, was Gott für uns vorgesehen hat zu tun. Only the Holy Spirit can do. Nur der Heilige Geist kann das tun. And if we don't live by the Holy Spirit. Und wenn wir nicht aus dem Heiligen Geist heraus leben. Then we are uncircumcised in our heart. Dann sind wir unbeschnitten in unserem Herzen. Because an uncircumcised heart, denn ein unbeschnittenes Herz, lives his Christianity out in the power of his natural, lebt in seiner natürlichen menschlichen Stärke sein Leben, which can be very easily done. Und das kann sehr leicht geschehen. You just learn how to go through the motions. Du lernst einfach, wie du das sozusagen diese Oberfläche. Your natural man bewahrst. Can memorize the whole Bible. Weil dein natürlicher Mensch kann sich an die ganze Bibel erinnern. Knowing the Bible does not make me spiritual at all. Und die Bibel zu kennen macht mich nicht zu einem geisterfüllten Menschen. The Bible is God's language. Denn die Bibel ist die Sprache Gottes. It's the language that God speaks to us. Das ist die Sprache, die Gott zu uns spricht. But just because I can speak English. Aber nur wenn ich Englisch spreche. Doesn't mean I'm a British citizen. Das heißt nicht, dass ich ein Einwohner bin, zum Beispiel just because von England. I can speak English doesn't mean I love America. Und nur weil ich Englisch spreche, bedeutet das nicht, dass ich Amerika liebe. Or New Zealand or Australia. Oder Neuseeland oder Australien. Speaking English doesn't mean anything. Englisch zu sprechen bedeutet eigentlich gar nichts. In itself. In sich. It's what you do with it. Es bedeutet, also was du damit tust, das ist das Ausschlaggebende. The Pharisees knew the Bible very well. Die Pharisäer kannten die Bibel sehr gut. Für alles, was hier passiert in diesem Moment. But if your car doesn't absolutely, totally, completely stop. Aber wenn dein Auto nicht total stillsteht. So that your car jerks backwards. So dass sich dein Auto wirklich nach hinten bewegt. And if a police officer was standing there. Und wenn dort ein Polizist steht. He wouldn't give you a ticket. Dann würde er dir einen Strafzettel geben. He would not. Er würde es nicht tun. Unless he had a good reason to. Außer er hätte einen guten Grund dafür. If he saw that you were drunk, wenn er gesehen hätte, dass du betrunken he bist, could say, you did not completely, totally stop. Dann könnte er sagen, du bist nicht wirklich ganz stehen geblieben. And he could throw the letter of the law at you. Und er könnte dir den Buchstaben des Gesetzes entgegenhalten. But that's not the spirit of the law. Aber das ist nicht der Geist des Gesetzes. Paul said in 2 Corinthians chapter 3, Paulus sagt im 2. Korinther 3, verses 2-6, Vers 2 bis 6, that the letter of the law kills, dass dich der Buchstabe des Gesetzes tötet, but it's the spirit that gives life. Aber der Geist gibt dir Leben. And when this woman was brought before the Lord, und als diese Frau vor den Herrn gebracht wurde, by people who were quoting the scripture, durch Menschen, die die Schrift zitiert haben, who didn't know the spirit of the law, die aber den Geist des Gesetzes nicht kannten, just the letter of the law, nur den Buchstaben des Gesetzes, Jesus spoke forth the spirit of the law. Denn Jesus hat den Geist des Gesetzes herausgesprochen. And he said, you who have no sin, throw the first stone. Und er sagte, derjenige, der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. It says in Romans chapter 8, verse 3, es heißt im Römer 8, Vers 3, that Jesus meant he met the requirements of the law by dying on the cross. Dass Jesus sozusagen alles erfüllt hat im Gesetz, indem er am Kreuz gestorben ist. He paid our penalty. Und er hat unsere Schuld bezahlt. And now he's spoken forth the Holy Spirit to us. Und nun hat er den Heiligen Geist ausgesprochen für uns. And the Holy Spirit lives through us. Und der Heilige Geist lebt durch uns. So Galatians chapter 2 verse 20 is fulfilled. So Galater 2 Vers 20 hat sich erfüllt. I am crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless I live. Und ich lebe doch, jedoch but it's ich lebe. Not I who live. Aber ich bin es nicht, der lebt. But Christ who lives through me. Aber Christus, der durch mich lebt. And the life that I now live in the flesh. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe. I live for the Son of God. Lebe ich für den Sohn Gottes. Who gave himself der sich für mich hingegeben hat. It's God. Das ist Gott. Philippians chapter 2. Philipper 2. Verse 13. Vers 13. For it is God who works in me. Denn es ist Gott, der in mir es vollbringt. Both to will and to do. Das Wollen und das Vollbringen, er bewirkt But if I'm looking to myself, aber wenn ich auf mich selbst schaue, then I am uncircumcised of heart, dann bin ich unbeschnitten in meinem Herzen. Which means I'm looking to my flesh, das heißt, ich schaue auf mein eigenes Fleisch, to fulfill the law of God. Um das Gesetz Gottes zu erfüllen. And we so easily fall into this. Und wir fallen so leicht da hinein. This is Galatians chapter 3. Das ist Galater 3. Where Paul said in verse 1. Wo Paulus sagt im Vers 1. O foolish Galatians. O ihr törichten Galater. Stupid Galatians. Ihr dummen Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch verzaubert? Tell me one thing. Sag mir eine Sache. Did you receive the Spirit? Habt ihr den Geist empfangen? By listening to the word? Indem ihr auf das Wort gehört or habt? By doing something in oder your flesh? Indem ihr etwas im Fleisch getan habt? We get so bewitched. Und wir werden so verhext. Something comes over us. Etwas überwindet uns. It's the pride of the heart. Es ist der Stolz des Herzens. The Holy Spirit does something through us. Der Heilige Geist bewirkt etwas durch uns. And then uns. We take credit for it. Und dann wollen wir den Lohn dafür. Someone says, "Wow, that was awesome." Manche sagen vielleicht zu dir, wow, das you war großartig. Did such a great job. Du hast das so gut gemacht. Yeah. Ja. Thank you. Danke. And we consume the glory. Und wir nehmen diese Herrlichkeit für uns. Ephesians chapter 4 verse 30. Epheser 4 Vers 13. The Holy Spirit is grieved. 30. Der Heilige Geist ist betrübt. I'm left alone. Ich bin alleine. Like Samson. So wie Samson. Who gave away his secret. Der sein Geheimnis preisgegeben the covenant hat, den Bund of the Nazarite, der ist Nazarener, that he should never cut his hair, dass er niemals sein Haar schneiden but he gave away the secret, aber er hat sein Geheimnis preisgegeben. And his hair represented an unbroken fellowship with God. Und sein langes Haar hat eine ungebrochene Gemeinschaft mit Gott repräsentiert. And we break the covenant. Und wir brechen den Bund. Because the covenant is a covenant of grace. Denn der Bund ist ein Bund der Gnade. In the Spirit. Im Geist. And we break the covenant. Und wir brechen diesen Bund. By consuming something on our flesh. Indem wir etwas mit unserem eigenen Fleisch tun. So Samson. So Samson. Was seduced by Delilah. War getäuscht von Delilah. And we are seduced by the spirit of the world. Und wir sind getäuscht vom Geist der Welt. And he was seduced away from his spirituality. Und er war hinweggetäuscht von seiner Geistlichkeit. And Delilah cut his hair. Verführt. Und Delilah hat ihm sein Haar geschnitten. And then she yells out, "The Philistines are here." Und dann schreit sie laut, die Philistiner sind hier. And Samson thought he would get up as normal. Und Samson denkt, er steht auf wie immer. And it says in the scripture, und es heißt in der Schrift, these sad words, diese traurigen Worte, he did not know, er wusste nicht, that the Spirit of the Lord had departed, dass der Geist des Herrn von ihm gewichen and ist. He was just like any normal person. Und er war so wie jede andere Person. And this time he went against the Philistines to fight them. Und diesem Mal ist er den Philistinern entgegengetreten. But um the sie Spirit zu bekämpfen. Of the Lord was grieved and departed. Aber der Geist des Herrn war betrübt und er hat ihn verlassen. Because he had broken the covenant. Denn er hat den Bund gebrochen. And the Philistines knocked him down. Und die Philistiner haben ihn geschlagen. And they took his eyes out. Und sie haben ihm die Augen And Samson lived the rest of his life blind. Und Samson hat den Rest seines Lebens blind gelebt. As a slave. Er war ein Sklave. In the prison. Im Gefängnis. Until the end of his life. Bis zum Ende seines Lebens. His hair had grown. Sein Haar ist wieder gewachsen. And he had prayed. Und er hat gebetet. God, let me avenge my eyes. Herr, lass mich meine Augen rächen. So they brought him outside to make fun of him. Und sie haben ihn rausgebracht, um ihn zu verspotten. And he said to the servant, und er sagt zum Diener, put me between the main pillars of the building. Stelle mich vor die Hauptsäulen dieses Gebäudes. And then he prayed. Und dann hat er gebetet. God, fill me one more time. Gott, fühle mich noch einmal. Give me your power. Gib mir deine Kraft noch einmal. And then he pushed the pillars. Und dann hat die Säulen sozusagen auseinandergedrückt mit seinen bloßen Händen. And the whole building collapsed. Und das ganze Gebäude ist eingestürzt. And the scripture says he killed more Philistines in his death than in his life. Und in der Schrift steht, dass er bei seinem Tod mehr Philistiner getötet hat als in seiner Lebzeit. Now here's the principle. Und hier ist das Prinzip. The most important commandment is to be filled with the Spirit. Das wichtigste Gebot ist, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. When we are filled with the Spirit, we are circumcised of heart. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann haben wir ein beschnittenes Herz. Because we are trusting in the Holy Spirit. Denn wir vertrauen in den Heiligen Geist. To do everything he wants us to do. Um alles zu tun, was er will, dass wir tun. Father, fill me with your Spirit to be a good mom. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich eine gute Mutter sein kann, ein guter Vater. A husband. Ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, a servant, a musician, a singer, ein guter Musiker, a teacher, ein Sänger, ein Lehrer, a businessman, ein Geschäftsmann, a student, ein Student, an artist, ein Künstler, a grandmother, eine Großmutter, a mother-in-law, eine Schwiegermutter, a police officer, ein Polizist, a son-in-law, ein Schwiegersohn. Everything we do. Alles, was wir tun. It says in Galatians chapter 5, es heißt in Galater 5, verse 25, Vers 25, since we live by the Holy Spirit, seit wir aus dem Heiligen Geist leben, let the Holy Spirit lead us in everything we do. Lass uns den Heiligen Geist in allem leiten, was wir tun. But there's a key. Aber es gibt einen Schlüssel, to being filled with the Holy Spirit. Damit wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. And that key is found in Philippians chapter 2. Und dieser Schlüssel, der befindet sich in Philipper 2. And see if you can recognize it. And let's go to the screen. This screen doesn't work here. Okay. I'm going to read from my notes. I need this, yeah. Okay. Philippians chapter 2, verse 3. Philipper 2, Vers 3. You'll have to read from there. Okay. Do nothing from selfishness or empty conceit. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun. Are you reading this? Yes. Yeah, that's good. Okay. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Do not merely look out for your own personal interests. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, but also for the interests of others. Sondern ein jeder auch auf das der anderen. Have this attitude in yourselves, which also was in Christ Jesus. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Who, although he existed in the form of God, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Did not regard equality with God a thing to be grasped. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. But emptied himself. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Taking the form of a bondservant. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. And being made in the likeness of men. Being found in the appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. So that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. We cannot be filled, und wir können nicht gefüllt sein, unless we are emptied. Wir müssen sozusagen leer sein von uns selbst. God cannot fill something that is already filled. Denn Gott kann nichts füllen, was schon gefüllt ist. In Matthew chapter 23, in Matthäus Kapitel 23, when Jesus had his confrontations with the Pharisees, wenn Jesus die Konfrontation hatte mit den Pharisäern, he said to them, who can save you from the damnation of Gehenna? Er sagte zu ihnen, wer kann euch erretten von den Pforten der Hölle? Listen to this. This is verse 25. Don't turn there. Woe to you teachers of the law, Pharisees. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer. You hypocrites. Ihr Heuchler. You clean the outside of the cup and the dish. Ihr haltet den Becher außen sauber. But inside you are full, full of greed. Aber innerlich seid ihr voller Schmutz. And indulgence. Und Unreinheit. Blind Pharisees. Ihr blinden Pharisäer. Clean the inside of the cup. Reinigt zuerst das Gefäß. And then the outside will be clean. Und dann wird das Äußere auch rein sein. Woe to you Pharisees, hypocrites. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. You are like whitewashed tombs. Ihr seid wie Gräber, die außen weiß sind. Full of hypocrisy and wickedness. Aber voller Heuchelei und Falschheit. And then again in verse 29 he says it again. Und im Vers 29 wiederholt er das nochmals. God cannot fill us unless we are empty. Gott kann uns nicht füllen, wenn wir nicht leer geworden sind. If we are full of ourself. Wenn wir voll sind von uns selbst. And this is the key. Und das ist der Schlüssel. God, fill me with your spirit. Gott, fülle mich mit deinem Geist. God looks down and thinks, I can't. Und Gott schaut auf uns und er sagt, ich kann nicht. Because you're full of yourself. Weil du bist ganz voll mit dir selbst. Something needs to precede. Und etwas muss sich entleeren. Something needs to accompany this prayer. Und etwas muss diesem Gebet sozusagen, etwas muss dieses Gebet begleiten. Peter met this guy when he was doing miracles. Und Petrus hat einen Mann getroffen, während er Wunder getan in hat. In Acts chapter 8. In Apostelgeschichte 8. And this man saw Peter laying hands on people. Und dieser Mann hat gesehen, wie Petrus die Hände auf die and Menschen said, aufgelegt hey, I'll give you money, und er sagte, hey, ich zahle dich, so that I can do that. So dass ich das auch tun kann. And Peter said, may you be cursed with your money. Und Petrus sagt zu ihm, du sollst verflucht sein mit deinem Geld. You who are full of wickedness. Du, der du voll bist mit Schlechtigkeit. You are full. Du bist voll. We can be full. Und wir können voll sein. And the way to empty ourselves. Und die Art und Weise, uns leer zu machen, is to humble ourselves before God. Ist es, uns zu demütigen vor Gott. Jesus, who was God in the flesh. Und Jesus, der Gott im Fleisch war, humbled himself. Hat sich selbst gedemütigt. He took on the form of a servant. Und er hat die Form eines Knechts angenommen. He humbled himself. Er hat sich gedemütigt. He was God. Er war Gott. He laid down his rights. Aber er hat seine Rechte niedergelegt. He said, "Have this mind in you." Und er sagt, hab diese Gesinnung in dir. That was in Christ. Die auch in Christus war. So, how do we humble ourselves? So wie demütigen wir uns selbst? I mentioned it last week. Ich habe das letzte Woche erwähnt. Two very easy ways. Zwei ganz einfache Wege. We can exercise this all the time. Und wir können das immer ausprobieren. Number one. Nummer eins. Be honest about your sin. Sei ehrlich über deine Sünde. If you're a jealous person, wenn du eine eifersüchtige Person bist, confess it. Dann bekenne das. Confess it. Bekenne das. And keep confessing it. Und bekenne es immer wieder. But we get tired of confessing. Aber wir werden müde des Bekennens. Because our humility runs out. Denn unsere Demut geht uns aus. And every time we come before God and we say, God, I'm jealous again. Und wenn wir dann wieder vor Gott kommen und sagen, Herr, ich war schon wieder eifersüchtig. And then here we are again, God, I'm jealous again. Oh. Und dann sind wir wieder vor Gott und sagen, ich war schon wieder eifersüchtig. Again. Und wieder. Oh. Und wieder. Oh. And the point comes. The point will come where we will say, und dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, it's too painful. Es ist zu schmerzhaft. This is me. Das bin ich. I have to accept myself as I am. Ich muss mich selber akzeptieren, so wie ich bin. I don't want to go before God anymore. Ich will nicht mehr vor Gott gehen. It's too painful. Es ist zu schmerzvoll. It's too humiliating. Es ist zu demütigend. It's too humble. Yes. Es ist zu demütigend. Yes. It's too humbling. Es ist zu demütigend. Right, exactly. Ja, genau das ist es. It's too humbling. Es ist zu demütigend. But decide which one is more difficult. Aber entscheide dich, was ist schwieriger? To confess your sin one more time? Deine Sünde noch einmal zu bekennen? Or to be crucified on a cross like this? oder auf einem Kreuz gekreuzigt zu sein, so wie das hier. I think I'll humble myself one more time. Ich glaube, ich demütige mich noch einmal. We run out of humility. Und uns geht die Demut aus. When we play with sin, wenn wir mit Sünde spielen, sin will deceive us. Wird uns die Sünde täuschen. In Hebrews chapter 3, in Hebräer 3, verse 11, Vers 11 and 12, und 12. Sin is deceitful. Die Sünde täuscht uns. If we play with sin, it will deceive us. Wenn wir mit Sünde spielen, dann werden wir getäuscht sein. And we will run out of humility. Und uns wird die Demut ausgehen. And we will decide, watch this, we will decide to protect and defend our sin. Und wir werden uns dazu entscheiden, uns selbst zu beschützen und unsere Sünde zu rechtfertigen. You watch Christians do this all the time. Und du, ja, du kannst das beobachten, dass das Christen die ganze Zeit tun. They make a decision sometime in their life. Sie haben in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen. I'm tired of the pressure. Ich bin müde dieses Drucks. I'm tired of all this. Ich bin müde von all dem. This is the way I am. So bin ich einfach. I am proud. Ich bin stolz. I am the way I am. Ich bin so, wie ich bin. And I am proud of it. Und ich bin stolz darüber. This is me. Das bin ich. Really? Wirklich? Ah, okay. You know what that's called? Weißt du, wie man das nennt? That's called evil. Das heißt böse. Sin is one thing, evil is another thing. Sünde ist eine Sache und böse ist böse zu sein. Sin is something against God. Sünde ist eine Sache gegen Gott. And that's one thing. I'm jealous. Und das ist die eine Sache. Ich bin eifersüchtig. Das ist Sünde. But evil is when I defend it. Aber böse ist es, wenn ich es verteidige. When I say no, it's not sin. Wenn ich sage nein, das ist nicht Sünde. This is my personality. Das ist meine Persönlichkeit. You just gotta accept me the way I am. Du musst mich einfach akzeptieren, so wie ich bin. So what you're saying is, you're not going to confess this. Und was du eigentlich damit ausdrückst, ist, du willst das eigentlich nicht bekennen. Ich habe das tausende Male bekannt und so bin ich halt. Why don't you just confess it 1,001 times? Warum bekennst du es nicht 1,001 Mal? Do you know why we stop? Und wisst ihr, warum wir aufhören? Because it's too humiliating. Weil es ist zu demütigend. We don't want to go before God one more time. Wir wollen vor Gott nicht noch einmal kommen. But receiving his mercy, aber seine Barmherzigkeit empfangen, is what produces humility. Das produziert Demut. And unless I empty myself, und wenn ich mich nicht selber leere, by confessing my sin, indem ich meine Sünde bekenne, number one and number two, Nummer eins und Nummer zwei, by being thankful for his goodness, dankbar zu sein für seine Güte. Do you want to be filled with the Holy Spirit? Willst du gefüllt werden mit dem Heiligen Geist? You gotta empty yourself first. Dann musst du dich vorher leer machen. You want to be used by God? Du willst von Gott verwendet werden. In what you do? In dem, was du tust. Say, Father. Sag, Vater, cleanse me. Reinige mich. 1 John chapter 1 verse 9. 1. Johannes 1 vers 9. Empty this cup. Leere diesen Becher. Reinige ihn. Holy Spirit, show me. Heiliger Geist, zeig mir. Psalm 139 vers 23. Search me, O God. Erforsche mich, O Gott. And know me. Und erkenne mich. Try me. Teste mich. Search my heart. Prüfe mein Herz. Show me the thing inside of me. Und zeig mir die Dinge in mir. That is hurtful. Die schmerzvoll sind. Holy Spirit, speak to me. Heiliger Geist, sprich zu what mir. What is it? Was ist es? What is it that frustrates my walk with you? Was ist es, was meinen Wandel mit dir frustriert? Am I self-righteous? Bin ich selbstgerecht? Am I proud? Bin ich stolz? Or am I insecure? Oder bin ich unsicher? What is it? Was ist es? Is it about me? Was ist das mit mir? Speak to me, show me. Sprich zu mir, zeig es mir. So that I can confess this. Damit ich es bekennen kann. I remember I told this once before. Ich erinnere mich, ich habe das einmal erzählt. I was in a stressful situation. Ich war in einer ganz stressigen Situation. And it hurt my stomach. Und mein Bauch hat geschmerzt. Every day my stomach was hurting. Aber jeden Tag hat mir mein Bauch wehgetan. I just couldn't get away. I couldn't get the stomach pain out of my stomach. Und ich konnte diese Magenschmerzen nicht aus meinem Bauch bekommen. Ich bin damit aufgewacht. I went to sleep with it. Ich bin eingeschlafen damit. It was there all day. Es war jeden Tag da. And it was so uncomfortable. Und es war so unangenehm. Because every time I thought of the situation, my stomach hurt. Denn ich habe in jeder Situation an meinen Bauch gedacht. Das hat and mir so immer wehgetan. I went up to the mountain. So ich ging auf den Berg. With my wife. Mit meiner Frau. We were walking. Wir gingen gemeinsam. And I prayed. Und ich habe gebetet. I said, God, please help me. Ich habe gesagt, Gott, bitte hilf mir. With the stomach pain. Mit diesen Bauchschmerzen. I'm going to get an ulcer. I'm going to get an ulcer. Ich bekomme noch ein Magengeschwür. He said to me, that pain is idolatry. Er sagte zu mir, dieser Schmerz ist Götzendienst. And I said, what? Und ich sagte, was? And he said, your anxiety. Deine Angst oder Sorge. Is causing the pain. Verursacht diesen Schmerz. And your anxiety. Und deine Sorgen. Is idolatry. Und diese Sorge ist eigentlich Götzendienst. And I said, what? Und ich sagte, was? And he said, every time you think about the situation, you take your eyes off of me. Und Gott erklärte mir, jedes Mal, wenn du über eine Situation nachdenkst, dann nimmst du deine Augen von mir. I said, what do I do? Und dann sagte ich zu Gott, was he soll says, ich tun? When your stomach hurts, wenn dein Bauch wehtut, repent, dann tu Buße of idolatry. Von Götzendienst. So, I did. So das habe ich every gemacht. Every time my stomach hurts, I just said, Lord, I repent of idolatry. Und immer, wenn ich diesen Magenschmerz gespürt habe, habe ich gesagt, Gott, ich tue Buße von meinem Götzendienst. I repent of the anxiety von that is producing idolatry, dass ein Götzendienst erfährt. Because I'm looking at the situation more than I'm looking at you. Weil ich schaue mehr auf die Situation, als ich auf dich schaue. And you know what? Und wisst ihr was? Es hat sich verändert. It changed. Es hat sich verändert. But I couldn't see it. I couldn't see it until the Holy Spirit spoke it to me. Aber ich konnte das nicht sehen, bis der Heilige Geist nicht zu mir gesprochen hat. 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2. Timotheus 2 Vers 7. Paul writes to Timothy. Schreibt Paulus zu Timotheus. And he says, Timothy, if you don't understand what I'm saying, Timotheus, wenn du nicht verstehst, was ich sage, God will give you understanding in everything. Denn Gott wird dir Verständnis für alles geben. Wow. God will give us understanding in everything. Gott wird uns ein Verständnis geben in allem. So James chapter 1 verse 5, we just have to ask. Jakobus 1 Vers 5, wir müssen einfach nur fragen und bitten. And not doubt. Und nicht zweifeln. And he will give us what we need. Und er wird uns geben, was wir brauchen. And if it's wisdom, he will give it generously. Und wenn es Weisheit ist, dann wird er es uns großzügig geben. So I have to pray, dear God. Also ich muss beten, lieber Gott. Help me to empty myself. Hilf mir, mich selbst zu leeren. I want to confess anything that is inside of me. Ich möchte alles bekennen, was in mir ist. That is blocking the filling of the Spirit. Dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist blockiert. And then I enter into thankfulness for all of his goodness. Und dann trete ich ein in Dankbarkeit für all seine Güte. And that keeps the cup clean. Und das hält den Becher sauber. If I live a life of thanksgiving. Wenn ich ein Leben der Dankbarkeit lebe. Rather than leave the service today. Statt diesen Gottesdienst heute zu verlassen. Driving home. Nach Hause zu fahren. Sitting with your husband in the car. Und du sitzt mit deinem Mann im Auto. And finding the one thing in the service that you did not like. Und du findest genau diese eine Sache im Gottesdienst, die dir nicht gepasst hat. Wasn't that a great service? War das nicht ein großartiger Gottesdienst? Yes. Ja. But did you notice? Aber hast du bemerkt, that the pillars on the end did not have lights? Dass die Säule am Ende keine Lichterkette hatte. Did you notice that? Ist dir das aufgefallen? That bothered me. Das hat mich gestört. Like, why couldn't they have put lights all the way down? Warum haben die nicht auf jede Säule Lichter montiert? I wonder if they're really doing their job. I wonder if they're really. Ich habe mich echt gefragt, maybe ob we pay ihre them too much. Maybe they go. Mich, ob ich sie zu yes. viel bezahle. Where did they go on vacation? And how much? Blah blah blah blah. And the whole conversation. Wo sind die auf Urlaub hingegangen? Starts und diese ganze Unterhaltung. Not having light on the one pillar. Beginnt damit, dass es kein Licht gibt auf one der little Seite. Thing. Eine kleine Sache. And there's my conversation. Und da ist meine Unterhaltung. And someone needs to say stop. Und jemand stop. Muss sagen, hört auf. Stop that. Hör damit auf. You're filling my cup with nonsense. Du füllst meine Tasse mit leerem Blödsinn. And if you don't stop it, und wenn du das nicht stoppst, that's what's in there. Das ist es, was sich darin befindet. And then you say, God, fill me. Und dann sagst du zu Gott, fülle and he mich. Can't. Und er kann es nicht. Because the cup is filled with nonsense. Weil deine Tasse oder ja, es ist gefüllt mit Dummheit. And then it's time to do your ministry. Und dann ist es Zeit, dass du deinen Dienst machst. But you are like Samson. Aber du bist wie Samson. The Holy Spirit is grieved. Der Heilige Geist ist betrübt. And now you're doing your ministry. Und du tust deinen Dienst. Uncircumcised. Unbeschnitten. So now you're grumpy. Jetzt bist du grantig. Can you help me? Kannst du mir helfen? What do you think I am, God? Was denkst du, dass ich bin, Gott? Excuse me. Do you know where the bathroom is? Entschuldige, weißt du, wo die Toilette ist? Do you have eyes? Hast du Augen? And then suddenly you're just this natural person. Und plötzlich bist du wieder dieser natürliche Mensch. Doing ministry. Du tust deinen Dienst. Trying to love your wife. Du versuchst deine Frau zu lieben. Trying to love your kids. Du versuchst deine Kinder zu lieben. Trying to do your job. Du versuchst deine Arbeit. And you're getting more and more irritated. Und du wirst immer mehr irritiert. Because the Christian life is so difficult. Weil dein christliches Leben wird so schwierig. Not realizing that you are totally uncircumcised. Und du bemerkst gar nicht, dass du ganz unbeschnitten bist. You're doing this all in the natural. Du machst das alles im Natürlichen. But you don't know why, because you pray, God, fill me. Aber du weißt nicht warum, denn du betest ja, Gott, fülle mich. He cannot fill you because you're already filled. Denn er kann dich nicht füllen, denn du bist schon gefüllt. We are already filled. Wir sind gefüllt. With something else. Mit etwas anderem. And oftentimes it's just we're full of ourselves. Und oftmals ist es so, wir sind voll mit uns selbst. We're feeling sorry for ourselves. Wir tun uns selbst leid. And go, go, go, go, go. I'm just all filled to the top with self-pity. Ich bin bis oben hin gefüllt mit Selbstmitleid. Complaining. Ich beschwere mich. Unthankfulness. Ich bin undankbar. Then it becomes bitterness. It's like this soup. Dann wird's bitter. Das ist dann wie die Suppe. It's like this big soup. Da ist diese große Suppe. And you just keep putting stuff in there. Und du gibst immer wieder Zeug hinein. And then suddenly it just gets darker and darker. Dann wird's immer dunkler und dunkler. You taste it, it's like, ugh. And then suddenly it's just a soup of bitterness. Und dann wird's eine Suppe der Bitterkeit. And it gets thicker and blacker. And es wird dicker und schwärzer. You smell it, you want to vomit. Und wenn du dann riechst, dann möchtest du erbrechen. Have you met people like that? Hast du solche Menschen getroffen? Hebrews chapter 12 verse 15. Hebräer 12 Vers 15. A root of bitterness defiles us. Eine Wurzel der Bitterkeit verunreinigt. And the Christian has this odor. Und der Christ hat diesen Geruch. You talk to them and they're just bitter. Du sprichst mit denen und die sind so bitter. They're full of themselves. Die sind voll mit sich selbst. And they need to be honest about their sin. Und die müssen ehrlich werden mit ihrer Sünde. That's mercy. Das ist Barmherzigkeit. And be thankful about his goodness. Und dankbar sein für seine Güte. And that's grace. Und das ist Gnade. And I'll close with this. If you read the next verse after Philippians 2:11, wenn du den nächsten Vers liest nach Philipper 2, it goes right into therefore, deswegen, work out your salvation with fear and trembling. Erarbeite deine Errettung mit Furcht und Zittern. For it is God who works in us. Denn es ist Gott, der in uns bewirkt. Have this attitude in you as Christ did. Hab diese Haltung in dir, wie es Christus getan hat. Humble yourself. Demütige dich selbst. Empty yourself. Mach dich selber leer. Now work out your salvation. Und nun arbeite an deiner Errettung. Keeping that in mind. Und das im Gedächtnis bewahren. That it's God who works in you. Dass Gott es ist, der in dir arbeitet. That's the filling of the Holy Spirit. Und das ist das Füllen mit dem Heiligen Geist. The filling of the Holy Spirit is God working in us. Das Füllen mit dem Heiligen Geist ist, dass Gott in uns arbeitet. To desire and to do what pleases him. Dass wir das vollbringen, was ihm gefällt. For some of us this morning we're too full. Für einige von uns heute Morgen, wir sind zu voll. Full of criticism. Voll mit Kritik. Full of negativity. Oder Negativität. Full of pride. Voll mit Stolz. Full of our own goodness. Voll mit unserer eigenen unserer Güte, oder wir sind so toll. Do you know why the older brother was lost? Weißt du, warum der ältere Bruder verloren war? He was lost because of his own goodness. Er war verloren wegen seiner eigenen, he was uncircumcised, weil er gut war. Er war unbeschnitten in seinem Herzen. And he thought that through his own goodness, und er dachte, weil er gut ist, he could earn the goodness of his father. Könnte er die Güte seines Vaters sozusagen für sich bewahren. So. Verdienen. Did you get that? Should we try that one more time? We'll close. What time is it? Okay. Oh, it's late. Okay, one more time. The older son, der ältere Sohn, was not lost, war nicht verloren, despite his goodness. Trotz seiner Güte. He was lost. Er war verloren, because of his goodness. Wegen seines Gutseins. Because his own goodness represented an uncircumcised heart. Weil das, was er aus sich gut heraus tat, hat sein unbeschnittenes Herz repräsentiert. Trusting in himself to earn his father's goodness. Und er hat in sich selbst vertraut, die Güte seines Vaters zu verdienen. Yeah. When his father's goodness was for free. Und die Güte des Vaters ist frei. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du hier heute Morgen. And you're visiting with us. Oder und du besuchst uns. And you've never began a relationship with God. Und du hast noch nie einen Wandel mit Gott begonnen. You've never had a moment where the love of God filled your heart. Du hattest noch nie einen Moment, wo die Liebe Gottes dein Herz erfüllt hat. Let's pray this morning. Lasst uns beten heute Morgen. Father in heaven. Vater im Himmel. You see everyone here. Du siehst jeden einzelnen hier. And I pray. Und ich bete. For anyone here who doesn't know you. Für jeden einzelnen hier, der dich nicht kennt. Pray this simple prayer with me. Bete dieses einfache Gebet mit mir. But you have to speak it. Aber du musst es aussprechen. You've got to say it with your mouth. Du musst es mit deinem Mund bekennen. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Say those words. Sag diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. God cleanse me. Gott reinige mich. In Jesus name. In Jesu Namen. Come into my life. Komm in mein Leben. Empty my cup. Leere meine Tasse. By forgiving me. Indem du mir vergibst. And fill my cup with your peace. Und fülle meinen Becher mit deinem Frieden. In Jesus name. In Jesu Namen. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. Father, we are here. Vater, wir sind hier. We just want our cups to be empty. Und wir möchten, dass unsere Tasse leer wird. So that they can be filled by you. Damit sie von dir gefüllt werden kann. If you came this morning with a full cup. Wenn du gekommen bist heute Morgen mit einem vollen Becher. Maybe you had a fight with your wife on the way here. Vielleicht hattest du einen Streit mit deiner Frau am Weg hierher. Of course, it was her fault. Weil es war ihr Fehler. But trotzdem. Ich mein, aber trotzdem. You're filled with your own goodness. Du bist gefüllt mit deinem eigenen Gutsein. Father. Vater. Fill us with your goodness. Fülle uns mit deiner Güte. We confess our sin before you. Wir bekennen unsere Sünde vor dir. We thank you for all that we have. Wir danken dir für alles, was wir haben. Help us to walk in the Spirit. Hilf uns im Geist zu leben. To be filled with the Holy Spirit. Gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Give us understanding in this principle. Gib uns Verständnis in diesem Prinzip. That it would be life-changing. Dass es lebensverändernd wird. For the rest of our lives. Für den Rest unseres Lebens. We ask. Wir bitten dich. In Jesus' name. Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.